Von dem berüchtigten Vampirgrafen Dacula wird berichtet, er habe einen sagenhaften Goldschatz mit ins Grab genommen. Und diesen Schatz will sich Dagobert Duck um jeden Preis holen. Schon ist er mit Donald und den Kindern unterwegs. Im unheimlichen Teufelsmoor, wo das Vampirschloss Dacula liegen soll. Das Heulen des Sturmes verheißt nichts Gutes. Es klingt so schaurig, als wären alle Schreckensgeister auf einmal in der Luft. Dem armen Donald klappert vor lauter Angst schon ganz furchtbar der Schnabel. Da, nebelverhangen, die düsteren Zinnen des Schlosses Dacula. Totenbleich schimmert das Mondlicht durch leere Fensterhöhlen. Nur noch wenige Schritte und unsere Freunde stehen vor dem hohen Eingangstor, das sich augenblicklich wie von Geisterhand öffnet. Und zu allem Unglück schlägt es auch noch Mitternacht. In panischer Angst rennen die Ducks zur Gruft des unheimlichen Grafen. Um die Sache rasch hinter sich zu bringen. Im stickigen Grabgewölbe machen sie sich sogleich daran, die schwere Grabplatte wegzuschieben. Was ist das? Kein Graf Dacula! Kein Schatz? Nur eine Menge Kisten voller Flaschen. Da ertönt die Grabesstimme des Grafen Dacula. Weil keine Menschenseele je wagte, mich in meinen Mauern zu besuchen, musste ich mein ganzes Vermögen für Himbeersaft ausgeben. Von irgendwas muss ein Vampir ja schließlich leben. Dagobert Duck ist sauer. Aber Tick, Trick und Track freuen sich. Sie können jetzt jeden Tag Himbeersaft trinken.